Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. 1971 hatte ich mit einem guten Freund eine dreimonatige Reise durch den Orient gemacht. In Teheran besuchten wir einen riesigen Bazar, ein wahres Labyrinth, wo man fast alles kaufen konnte. Ein Festival für Auge, Ohr und Nase. Natürlich gab es, wie sollte es auch anders sein, an jeder Ecke traumhaft schöne Teppiche. Bei einem Geschäft wurden wir Zeuge, als neue Ware angeliefert wurde. Doch mein Freund und ich staunten nicht schlecht über die seltsamen Muster, die wir sahen. Da waren nämlich gar keine zu sehen. Uns bot sich ein absolutes Chaos von Farben und Fäden an, die keinen, aber auch gar keinen Sinn ergaben. Wer kann sich wohl so etwas ins Wohnzimmer legen? Da komme ich aber mit sauberen Putzlappen deutlich besser weg. Doch wir mussten unsere Meinung über dieses teure Chaos ändern, als wir merkten, dass aus Transportgründen und Schutz die Teppiche mit der Rückseite nach oben transportiert wurden. Auf dem Verkaufsstand angekommen, drehten die Händler die Ware um, so dass die Vorderseite der Bodenkunstwerke zum Vorschein kam und die Teppiche ihre ganze Vielfalt und Schönheit entfalteten. In wenigen Sekunden wurde aus einem absoluten Chaos wunderschöne und kostbare Bodenbelege, die in meinen Augen viel zu schade waren, um sie auf den Fußboden zu legen, damit man sie mit den Schuhen, die nicht unbedingt sauber sind, achtlos betreten konnte. Was hat die Geschichte mit der Allianz Gebetswoche, speziell mit der Frage nach dem Reich Gottes zu tun, über das wir heute nachdenken wollen? Viel, sehr, sehr viel, meine ich. Schauen wir uns um in der Welt. Sehen wir etwas von Gottes Reich? Kosmos oder Chaos? Das fängt an mit Umweltkatastrophen, unzähligen schlimmen Unglücken zu Lande, im Wasser und in der Luft, das Flüchtlingselend und die ganz schlimmen Kriege für Gott und das Vaterland. Von Krankheiten ganz zu schweigen. Als Betroffener werfe ich natürlich einen Blick auf die Krebserkrankungen. Weltweit erkranken 14 Millionen Menschen pro Jahr neu an Krebs. Diese Zahl wird sich bis 2030 fast verdoppeln. Allein in diesem Jahr werden nach Schätzungen in Deutschland rund 486.000 Menschen neu an Krebs erkranken. Fast die Hälfte von ihnen wird an den Folgen der Erkrankung sterben. Das Leben ist, so scheint mir, wie ein großer Teppich im Bazar in Teheran. Ich sehe nur ein absolutes Chaos, mit dem ich nichts anfangen kann, wenn ich das Leben nur von der Rückseite aus betrachte. Da kann ich nur sagen, nach mir die Sinnflut, ist doch alles sinnlos und schon lange aus dem Ruder gelaufen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir uns permanent auf diese Sicht beschränken. Da werden wir keine Antwort finden, verzweifeln und durchdrehen, weil keine Hoffnung mehr da ist. Dein Reich komme. Doch es gibt sie, Gott sei Lob und Dank. Es gibt sie, die Vorderseite des Weltteppichs, mit einem wunderbaren Muster. Da passt alles zusammen. Man kann nur darüber staunen, wie das Chaos sich bei richtiger Sicht im wahrsten Sinne des Wortes in ein Paradies verwandelt. Doch das Problem ist, dass die Sicht auf die Rückseite des Weltteppichs viel stärker ist und uns viel mehr prägt als die Sicht auf die Vorderseite. So sind wir Menschen, so sind wir Christen. Deshalb treffen sie sich auch mindestens einmal pro Woche, um sich gegenseitig den Schleier von den Augen zu entfernen. Bruder, Schwester, es gibt auch eine Vorderseite. Denkt an das Bäumchen, was Herr Luther im Angesicht einer Welt, die morgen untergeht, noch pflanzen will. Worum beten wir denn, wenn wir den Satz sagen, dein Reich komme? Welcher Fantasyfilm läuft vor deinem inneren Auge ab, wenn hier von einem Reich die Rede ist? Manche denken, da bin ich mir ziemlich sicher, an den Himmel, an das Jenseits. Sie denken, das Reich Gottes kommt dann, wenn Jesus wiederkommt und diese vergängliche Erde von Gottes ewigem Reich ablösen wird. Denkst du auch an eine neue Weltordnung, in der endlich alles nach der Uhr Gottes tickt? Oder bist du ein bisschen mehr im Hier und Jetzt? Denkst du vielleicht eher in Zahlen, an mehr Bekehrungen, Taufen und höhere Gemeindebeiträge? Oder denkst du an deine Traumgemeinde? Dein Reich komme. Im Prinzip ist dein Reich komme weniger eine Bitte, sondern ein Ausruf, der eine Sehnsucht, ein Verlangen ausdrückt. Es ist ein Bekenntnis. Im Griechischen ist die Wortfolge vertauscht. Dort heißt es, kommen soll dein Reich. Wir müssen Gott schließlich nicht dazu überreden, sein Reich zu bauen. Das will er noch viel mehr als der frömmste Christ. Kommen soll dein Reich in dieser Welt. Das heißt, du brauchst nicht zu verzweifeln, wenn du noch im Chaos leben musst. Es stimmt nicht, wenn der jüdische Philosoph Hans Jonas sagt, die Zerstörung der Welt ist so immens, dass Gott droht, sich aus dieser Welt zurückzuziehen und sie ihrem Schicksal zu überlassen. Dafür hat er doch nicht seinen Sohn in die Welt geschickt, um dann später den Kopf in den Sand zu stecken, um die Welt durch die Hintertüre zu verlassen. Bleiben wir doch nicht bei dem Blick auf die Rückseite des Weltteppichs stehen. Drehen wir ihn doch um. Zugegeben, wir sind noch weit, sehr weit vom Paradies entfernt. Aber wir wissen, mit der Zusage und der Bitte um Gottes Reich kommt es langsam immer näher. Nein, wir Christen kennen zum Glück keine Zeiten. Wir lesen die Bibel nicht mit einem Taschenrechner. Gottes Reich wird kommen. Wo wird es anfangen? In dir und mir. Dein Reich komme in mir. Kennt ihr das Sprichwort, privat geht vor Katastrophe? Der Spruch kommt aus der ehemaligen DDR. Mit diesem kurzen Satz machte man deutlich, dass die eigenen Interessen letztendlich doch wichtiger erachtet wurden als die des Betriebes, in dem man arbeitete. Dieser Satz ist aber irgendwie auch die Maxime unserer Gesellschaft. Jeder ist sich selbst der Nächste. Pegida macht das in erschreckender Weise deutlich. Wenn wir wollen, dass sich Gottes Reich ausbreitet, müssen wir bei uns anfangen. Andernfalls versuchen wir, diese Bitte weiterzudenken wie ein falsch zugeknöpftes Hemd. Wenn Gott nicht bei mir anfangen kann, dann wird alles weitere schief. Wenn ich ihm nicht mein Leben ausliefere, damit sein Reich sich in meinem Leben ausbreiten kann, wenn er mich nicht verändern darf, kann ich das wohl kaum von anderen erwarten. Hermann Betzel sagt, durch Gebet weicht der Staub von der Seele und die Last vom Gewissen und die Angst aus dem Herzen. Der Mensch wird frei, die Fesseln fallen zu seinen Füßen nieder. Gebet ist der Zusammenschluss mit dem Erlöser. In Suriname, einem kleinen Staat in Südamerika, haben sich die Christen, weil ihre Hütten nur aus einem Raum bestehen, einen Gebetsplatz im Wald gesucht, wohin sie täglich gehen, um dort in der Stille allein mit Gott zu reden. Die Gebetswege waren mit der Zeit wie ausgetretene kleine Pfade. Eines Tages sagt ein Eingeborener ganz liebevoll zu seinem Nachbarn, »Du, auf deinem Gebetsweg wächst langsam das Gras. Der Weg zu Gott im Gebet ist immer frei. Gott wartet mit Sehnsucht darauf, dass wir Zeit haben und Ruhe finden, mit ihm zu reden und auf ihn zu hören. Ist auf unserem Gebetsweg auch Gras gewachsen, weil wir ihn so selten betreten?« Jedes Mal, wenn wir beten, rückt das Reich näher auf uns zu. Dürfen wir einen Blick auf die Vorderseite des Weltenteppichs werfen. Die Probleme werden sich dadurch nicht unbedingt verringern, aber die Hoffnung, dass wir eines Tages so leben dürfen, dass es keine Rückseite des Weltteppichs mehr gibt. So ein Kunstwerk kann nur Gott persönlich weben. Was wir Menschen machen, hat nun mal Kehr-, Rück- oder auch Schattenseiten. Dein Reich komme oder kommen soll dein Reich. Der Ausruf, die Bitte oder das Bekenntnis sollte uns täglich antreiben, dafür zu sorgen, dass das Gras auf deinem persönlichen Gebetsweg stets plattgetreten ist, aber bitte nur von dir selbst. Amen.